Sie hören Deutschlandradio Kultur, Studio 9 am Abend. Während der rot-grünen Koalition von 1998 bis 2009 war Heidemarie Wieczorek-Zoll Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und in diese Zeit fiel auch eine sehr zukunftsweisende Entscheidung der Vereinten Nationen, die Verabschiedung der sogenannten Millenniumsziele nämlich. Das sind 8 Ziele, die bis 2015, also bis jetzt, erreicht werden sollten, um das Leben der Menschen besonders in den Entwicklungsländern menschenwürdiger zu machen. Um es mal ganz allgemein zu formulieren: weniger Hunger, weniger Armut, mehr Bildung für alle, mehr Gleichberechtigung, weniger Kindersterblichkeit, bessere Gesundheitsversorgung für Mütter, Bekämpfung von Infektionskrankheiten, ökologische Nachhaltigkeit und der Aufbau einer globalen Entwicklungspartnerschaft. Also schon eine lange Liste. Eine lange Liste. Heidemarie Wieczorek-Zoll ist jetzt bei uns am Telefon und mit ihr wollen wir besprechen, ob und wie weit diese Millenniumsziele erreicht worden sind. Schönen guten Tag, Frau Wieczorek-Zoll. Guten Tag. Wir können jetzt natürlich nicht jedes einzelne Ziel durchgehen, dazu fehlt uns die Zeit, aber vielleicht die wichtigsten. Ziehen Sie doch mal eine Bilanz. Wie zufrieden sind Sie mit dem Erreichten? Also ich bin sowieso niemals zufrieden. Wer in der Entwicklungspolitik arbeitet oder bei der gerechten Gestaltung von Globalisierung, der ist nie zufrieden. Aber ein Bereich, den ich mal rausgreife, wo ich nie gedacht hätte, dass wir das schaffen würden, ist die Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose. Da ist es eben gelungen, durch die Einrichtung des globalen Fonds dazu beizutragen, dass 8 Millionen Menschenleben gerettet worden sind. Und dass wir heute vor der Chance stehen, dass eine Generation geboren werden kann, die ohne HIV/AIDS lebt. Nur als ein Beispiel. Das heißt, es kommt aber jetzt darauf an, dass im Jahr 2015 dann bei der neuen Zielsetzung dann auch die Ziele, die bisher nicht erreicht sind, tatsächlich auch umgesetzt werden. Dann bleiben wir doch mal kurz bei einem, nämlich der Bekämpfung von extremer Armut und von Hunger. Das ist ja das Ziel, die Anzahl derer zu halbieren, die 1990 darunter leiden mussten. Den Anteil derer zu halbieren, die 1990 darunter leiden mussten. Und der ist ja schon 2010 erreicht worden. Aber das Referenzjahr ist eben 2090 und nicht 2000. Wurde da nicht getrickst? Naja, das gilt für einen Teil der Millenniumsziele, also zum Beispiel der längere Zeitraum, in dem man das bewertet, gilt auch für die Müttersterblichkeit oder die Kindersterblichkeit. Das Wichtige ist, glaube ich, das sehen wir vielleicht in unseren Ländern nicht in dem Maße. Die Millenniumsentwicklungsziele waren doch ein Referenzpunkt für viele Regierende in Entwicklungsländern, die von ihrer Zivilgesellschaft gefragt worden sind, was habt ihr eigentlich umgesetzt? Und die Berichte dazu, das waren immer Berichte einer öffentlichen Debatte. Also insofern sind die Ziele jedenfalls wichtig, auch wenn es immer noch die Notwendigkeit gibt, weiterzuarbeiten. Wenn manche Millenniumsziele nur zum Teil, andere gar nicht erreicht wurden, woran liegt das, muss man sich da ja fragen. Vielleicht auch an der halbherzigen Entwicklungspolitik der Industrieländer, denn eigentlich haben die sich ja verpflichtet, 0,7% ihres Bruttoinlandsprodukts für die Entwicklungshilfe aufzubringen. Deutschland brachte es 2013 gerade mal auf knapp 0,4%. Und zu ihrer Zeit sah es da doch auch nicht besser aus, oder? Also jetzt haben Sie natürlich in mehreren Sätzen Sachen, die man vielleicht argumentativ auch aufgreifen muss. Also zunächst mal, die Entwicklungspolitik ist ja nur ein Element. In der Zeit, in der wir die eben nicht ausreichende Erreichung mancher Ziele haben, fand auch die Finanzkrise statt. Die hat afrikanische Länder in hohem Maße zurückgeworfen oder die Steigerung der Nahrungsmittelpreise etwa. Das hat ja alles Auswirkungen. Aber unabhängig davon haben Sie völlig recht, die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit ist zentral. Ich habe, als ich angefangen habe, 0,28% Bruttosozialprodukt vorgefunden. 1982 war das immerhin schon mal bei 0,48%. Und wenn das damals so fortgesetzt worden wäre, wäre natürlich auch viel mehr erreicht worden. Aber wir haben uns einen Stufenplan vorgenommen gehabt. Der ist dann aber abrupt natürlich 2009 unterbrochen worden. Und da muss angesetzt werden. Und vor allen Dingen muss dafür gesorgt werden, dass endlich die Finanztransaktionssteuer kommt, die auch eine Steuer gegen Armut ist. Trotzdem ist ja so, dass die 8 Millenniumsziele nicht oder nicht ganz auf jeden Fall erreicht wurden. Trotzdem setzen sich die Vereinten Nationen schon wieder neue Ziele. Und diesmal sind es sage und schreibe 169. Wie soll denn das gehen? Nein, es sind keine 169, das schreibt nur die FAZ. Es sind 17. 17 Ziele, Themenfelder. Ziele, die alle natürlich Unterziele auch haben. Aber also ich finde es wichtig, denn Sie müssen ja mal sehen, in welcher Welt leben wir, welche Konflikte, welche Gewalt, welche Gesetzlosigkeit erleben wir augenblicklich. Und dass es überhaupt möglich ist, dass es eben diese neuen gemeinsamen Ziele, die ja auch für die Industrieländer gelten sollen, innerhalb der UN beraten und hoffentlich dann auch beschlossen werden, finde ich, ist ein großer Erfolg. Natürlich muss man dann immer dranbleiben, dass sie auch umgesetzt werden. Aber ohne Engagement von Einzelnen oder von auch gemeinschaftlichen Menschen wird sich sowieso nichts ändern, natürlich. Das war die frühere Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zoll. Danke Ihnen. Bitte. Und zu unserem Thema startet heute Abend hier bei uns im Deutschlandradio Kultur eine Reihe in den Zeitfragen über die Millenniumsziele der UNO. Sie können dazu die ganze Woche über Berichte und Features kurz nach 19 Uhr hören.